Ich wohne nun Freunde, Weggefährte meines Lebens, geliebte Bande aus jenen Zeiten. Es ist an mir nun heute den Rückzug einzuleiten, mich abzuwenden auch von all den hübschen Mädchen. Leb wohl nun Freunde, werde gehen nun und abtreten, man kann dem Schicksal nicht entgehen. Zu Ende sind für mich nun alle und das Beste, mein Körper kann sie leider nicht mehr überstehen. In meinem Geist kommt die Erinnerung an andere Zeiten, an schöne Momente, die genoss ich unbeschwert, ganz nah bei der Mutter, der heiligen Alten. Und auch bei all den meinen, die ich so sehr wert. Die Erinnerung an ihre Schönheit, schöner noch als seine Göttin. Und so trunken von der Liebe, die ihr einst gab mein Herz. Doch der Herr nahm, also richtig, den Neid auf ihren Zauber, mir sie wieder fordern. Freunde, Weggefährten meines Lebens, geliebte Bande aus jenen Zeiten. Es ist an mir nun heute den Rückzug einzuleiten, mich abzuwenden auch von all den hübschen Mädchen. Leb wohl nun, Freunde, werde gehen nun und abtreten, man kann dem Schicksal nicht entgehen. Zu Ende sind für mich nun alle und das Beste, mein Körper kann nicht mehr überstehen. Der Herr ist der oberste Richter, noch keiner konnte ihm widerstehen. Jetzt hab ich mich gewöhnt dran, mein Wort als Schlusspunkt zu verstehen. Nur mein Leben wird ans Ende, ist deine Befehle. Die Namen Schutt und Mutter und die meinen außerdem. Zu viele bittere Tränen weint ich bei meinem Fortgang aus der geliebten Bande, die nie im Stich mich ließ. Und ich gebe meinen Freunden ein letztes Lebewohl.